Mehr Überwachung führt zu mehr Sicherheit. Das zumindest wird von Politikern gerne so erklärt. Aktuell fordert Innenminister Hans-Peter Friedrich eine Antiterrordatei für Rechtsterroristen. Außerdem möchte er die Rechtsextreme im Internet besser überwachen. Überwachung durch den Staat, das ist nicht neu. Auch jetzt sammelt der Staat schon an vielen Stellen Daten über seine Bürger. Einen Angriff auf die Freiheit nennt das die Autorin Julie C. Zusammen mit Ilya Trojanow hat sie das gleichnamige Buch geschrieben, eine Kampfschrift gegen staatliche Überwachung und das Sammeln von Daten. Warum es problematisch ist, wenn der Staat Daten über seine Bürger sammelt, darüber habe ich mit Julie C. gesprochen. Und ich habe sie als erstes zu den Plänen des Innenministers gefragt. Hans-Peter Friedrich möchte eine Antiterrordatei gegen rechts. Er will Rechtsextreme im Internet besser überwachen. Wie findest du die Idee? Kann das was bringen im Kampf gegen den rechten Terrorismus? Meine Befürchtung ist, dass es sich da wie häufig auf dem Sektor mal wieder eher um so eine Art kosmetische politische Maßnahme handelt. Das kann man ganz oft beobachten, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Und in diesem Fall, muss man ja schon sagen, haben die Sicherheitsbehörden gehörig versagt, weil sie nicht in der Lage waren, diese neuen Morde eben der rechtsextremen Szene zuzuordnen. Wenn also was schiefgegangen ist, dann versucht man hinterher nicht, die eigentlichen Probleme anzugehen und sich zu fragen, woran hat das gelegen, was kann man wirklich besser machen, sondern man fordert einfach erstmal ein neues Gesetz, wo neue Eingriffsmöglichkeiten geschaffen werden. Das kostet nämlich vergleichsweise wenig Geld und die Bürger haben hinterher das Gefühl, da wird was getan. Also mir konnte bislang noch niemand erklären, wie jetzt zum Beispiel im Fall dieser neuen Morde eine Antiterrordatei gegen rechts zur Überführung der Täter geführt hätte, weil es gab nämlich überhaupt keine Informationen über diese Täter, die man in eine Datei hätte einspeisen können. Also es ist wie ganz häufig nicht so richtig klar, was das pragmatisch bringen soll. Jetzt lass uns mal allgemein über das Datensammeln des Staates sprechen. Dass der Staat Daten sammelt, ich denke, das sollte mittlerweile jedem bewusst sein. Du sprichst von einem Ausspähen der Bürger. Warum ist das denn generell so problematisch, wenn der Staat Daten sammelt? Es ist für mich ganz erstaunlich, dass diese Frage überhaupt gestellt wird, warum das problematisch sei, weil ich empfinde das, also jetzt mal wirklich ganz emotional und subjektiv gesprochen, grundsätzlich als ein Eingriff, wenn nicht gar als ein Angriff gegen meine Würde, wenn jemand, der aus meiner Sicht dafür keinen Grund hat, irgendetwas, möglichst auch noch Intimes über mich wissen will. Also mal abgesehen davon, dass es natürlich, wenn Staaten Daten erheben, immer auch Missbrauchsmöglichkeiten gibt, finde ich, dass der Widerwille dagegen eigentlich schon vorher anfängt, also gar nicht erst an der Stelle, wo wir über Missbrauch reden, sondern schon da, wo einem jemand auf den Leib rückt, wo er in diese intime persönliche Zone eindringen will. Ich erlaube ja auch nicht meinen Nachbarn, dass sie meine E-Mails lesen und meine Schubladen durchwühlen. Ja? Also wenn das stattfinden würde, würde ich wahnsinnig sauer werden und das ist gegenüber dem Staat nichts anderes. Also ich empfinde tatsächlich diesen Angriff auf meine Würde und wundere mich oft, dass das andere nicht so sehr empfinden anscheinend. Naja, immerhin müssen ja viele Eingriffe in die Privatsphäre ja immer noch richterlich abgesegnet werden vorher. Warum reicht dir das nicht aus? Zum einen zeigt die Praxis, also das merkt man dann, wenn man da mal reingeschnuppert hat, dass diese richterlichen Absegnungen leider häufig eine sehr oberflächliche Angelegenheit sind, weil die Richter schon aus Zeit- und Kapazitätsgründen überhaupt nicht in der Lage sind, die Fälle, die ihnen da vorgelegt werden, wirklich zu prüfen. Das muss immer alles schnell gehen, das sind immer Eilanträge. Und man sieht dann, dass da irgendwie ganz hohe Prozentzahlen, also ich weiß jetzt keine konkrete Zahl, aber ich sage jetzt mal 95% aller Anträge auf solche Maßnahmen werden abgesegnet, ohne dass diese Fälle wirklich genau geprüft werden können, ob der konkrete Verdacht vorliegt, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind. Also das ist leider manchmal auch so ein bisschen eher so eine Scheinmaßnahme, um irgendwie zu sagen, na ja, da guckt ja noch der Richter, also sind eure Grundrechte irgendwie doch nicht in Gefahr. Also es kommt ja so und so zu dem Eindruck. Es ist ganz selten, dass ein Richter sagt, ich lehne das ab. Ja, der hat halt auch immer Angst, dass er ablehnt und hinterher stellt sich raus, oh Gott, Mist, der Typ war doch gefährlich. Und dann ist der Richter schuld, weil er gesagt hat, er gibt die Maßnahme nicht frei. Also wir haben gerade so eine Stimmung, da haben alle so eine Angst, auch vor der persönlichen Verantwortung, dass man immer sagt, da machen wir besser mal zu viel als zu wenig, schadet ja nicht. Gäbe es eine Alternative, außerrichterliche Beschlüsse? Die Alternative ist vor allem die, gar nicht erst zu versuchen, durch dieses exzessive Datensammeln einen Anschein von Sicherheit zu erwecken, weil bei eben, wie gesagt, sehr, sehr vielen diesen Maßnahmen, die da vorgeschlagen und verlangt werden, gar nicht wirklich logisch nachvollziehbar und evaluiert vorgelegt werden kann, was das denn bringen soll. Also welche Ermittlungserfolge oder Gefahrverhinderungserfolge denn damit überhaupt erzielt werden. Also mein Eindruck ist immer, dass wir es da so ein bisschen mit einem Trend zu tun haben, in einer Mentalität. Also wir haben jetzt technische Möglichkeiten, wir können extrem viel Daten sammeln. Das macht ja auch die Privatwirtschaft genau wie der Staat. Und alle haben so ein bisschen das Gefühl, das ist so wie so ein Goldrausch. Ja, wir müssen jetzt da zugreifen, wir brauchen neue Maßnahmen, wir brauchen neue Mittel. Wer die meisten Daten hat, hat irgendwann in Zukunft mal gewonnen, Wissen ist Macht und das kann ja alles nur nützen. Und aus Sicht des Staates ist es auch so. Und aus Sicht des Bürgers geht es eben darum, da Grenzen zu verteidigen und zu sagen, nein, ja, also bis hierhin und nicht weiter, wir wollen das einfach nicht. Du hast die Sicherheit angesprochen, das ist ja ein Argument, mit dem der Staat das Sammeln von Daten immer wieder verteidigt. Datensammeln führe zu mehr Sicherheit, das siehst du ganz und gar nicht so. Hast du das Gefühl, dass eine Bedrohungslage überhaupt zunimmt oder ist es auch nur eine Idee? Na, also wenn wir versuchen, möglichst nüchtern auf die Realität zu gucken, was ja für Menschen immer nicht ganz einfach ist, das ist ja alles auch immer sehr stark subjektiv und Interpretationssache. Also wenn wir uns jetzt mal auf Statistiken beziehen und dergleichen, dann können wir feststellen, dass in den letzten 20 Jahren die konkrete Bedrohung für deutsche Bürger sowohl im Bereich von schwerer Kriminalität als auch im Bereich vom Terrorismus kontinuierlich abgesunken ist. Und das gilt sogar eben in diesem Bereich Terrorismus, der jetzt seit den Anschlägen vom 11. September so hohe Aufmerksamkeit gekriegt hat. Also da wird wahnsinnig viel darüber berichtet und geredet und es wird politisch und medial auch als Aufreger immer wieder benutzt. Und dann haben die Menschen halt das Gefühl, das ist selektive Wahrnehmung, ja, das ist mehr geworden. Mhm. Aber das ist nicht wahr. Also es gibt nicht mehr Terroranschläge und die allermeisten Terroranschläge, die es gibt, sind nicht islamistisch und sie finden auch schon gar nicht in Europa statt, sondern in ganz anderen Teilen der Welt. Und wir leben eigentlich in einer Welt, die für uns alle täglich immer sicherer wird. Und gleichzeitig wächst aber bei den Bürgern eben die Angst und das Gefühl der Bedrohung. Und das ist zwar ein Paradox, aber da gibt es einen Zusammenhang. Also je sicherer Leute tatsächlich leben, desto mehr Angst haben die. Und mit dieser Angst wird manchmal eben auch politisch auf nicht ganz saubere Art und Weise gearbeitet. Wenn sich jetzt jemand nicht so sehr darum schert, dass von ihm Daten gesammelt werden und er dem Ganzen vielleicht entgegensetzt, na ja, er hätte ja nichts zu befürchten, was antwortest du dem? Also zum einen würde ich immer mal sagen, es geht nicht um die Frage, ob man was zu befürchten hat oder nicht, sondern es geht halt einfach schon um die Frage, ob man ein stolzer, freier Bürger sein möchte oder ob man jemand sein möchte, dem es völlig Schnuppe ist, wer was über ihn weiß. Wenn dann jemand sagt, und das ist ja auch sein gutes Recht, es ist mir Schnuppe, ja, also ist es mir auch egal, wenn meine Ehefrau, mein Nachbar und mein Fliesenleger irgendwie meine Dateien durchsuchen. Ich habe da einfach keine Bedürfnisse nach Privatsphäre. Ich lege das alles offen. Dann würde ich als nächstes darauf verweisen, dass dieses Gefühl, nichts zu befürchten zu haben, in gewisser Weise ja stimmt, solange man in einer wirklich sehr gut funktionierenden Demokratie lebt, wie das bei uns der Fall ist. Aber gerade wir als Deutsche, finde ich, sollten so viel historisches Bewusstsein haben. Wir haben im letzten Jahrhundert zwei totalitäre Systeme gehabt, von beiden Seiten des politischen Spektrums, die wirklich bewiesen haben, was durch Kontrolle und Datensammelei von staatlicher Seite alles Schreckliches passieren kann. Und ich will jetzt hier kein apokalyptisches Szenario an die Wand malen. Da geht es einfach um was ganz Grundsätzliches. Demokratie und totaler staatlicher Kontrollanspruch, das widerspricht sich. Also wenn wir unsere Staatsform behalten wollen und auch weiter nichts zu befürchten haben wollen, dann müssen wir uns schon klar machen, dass das nicht mehr funktioniert, wenn irgendwann ein totaler Machtüberhang auf staatlicher Seite besteht, weil die schlicht und ergreifend alles über uns wissen. Also ein Geheimnis ist immer auch ein Schutz des Einzelnen. Von daher gibt es abstrakt an der Stelle immer etwas zu befürchten. Was kann ich denn tun als Privatperson gegen das Datensammeln des Staates? Was tust du? Na, es ist ja wirklich eine politische Frage. Also man muss halt erstmal an den Punkt kommen, dass man überhaupt dagegen ist. Also wenn man dagegen ist und diese politische Meinung gebildet hat, dann kann man die genauso verfolgen wie jede andere politische Meinung auch. Also man kann einer Partei beitreten oder sie unterstützen, die gegen diese Sammelei ist. Man kann auf Demonstrationen gehen. Man kann sich an allen möglichen, auch außerparteilichen Organisationen beteiligen, die eben für Datenschutz einstehen. Man kann natürlich auch versuchen, seine elektronischen Systeme mit Firewalls zu sichern und zu sagen, der Bundestrojaner zum Beispiel kommt nicht klar mit Linux-Systemen, also arbeite ich auf Linux. Aber ich finde ehrlich gesagt, dass so ein elektronisches, technisches Abschotten schon zu weit geht. Also ich will nicht in einem Land leben, wo ich mein Computer und meine Wohnung quasi durch Sicherheitsschlösser gegen den Staat verteidigen muss. Ich gehe ja auch nicht raus mit einer Panzeruniform, um mich gegen die Angriffe von Polizisten zu verteidigen. Also ich will mit offenem Visier durchs Leben gehen können und trotzdem wissen, dass niemand die Nase in meine Angelegenheiten steckt. Also deswegen würde ich so diesen konkreten Selbstschutz eigentlich eher ablehnen und sagen, das darf gar nicht erst nötig sein. Ja, wir müssen vorher schon anfangen. Wir müssen das Problem politisch lösen und nicht technisch. Nun sammelt ja nicht nur der Staat Daten, auch in der Privatwirtschaft gibt es eine Menge Datenkraken, die Payback-Karte zum Beispiel, die Deutschland-Card, die Schufa sammelt meine Daten, die Deutsche Bahn auch. Siehst du da ähnliche Probleme wie beim Datensammeln des Staates oder ist das dann nochmal ein ganz anderer Schuh? Ich finde schon, dass es ein anderer Schuh ist. Also es wird ja häufig quasi versucht, das staatliche Datensammeln so ein bisschen zu bagatellisieren, indem dann gesagt wird, naja, aber Facebook ist doch noch viel schlimmer oder Google ist doch noch viel schlimmer. Das kann sehr gut sein. Also schlimmer insofern, als dass die noch viel, viel mehr über uns wissen als jetzt irgendwie der Verfassungsschutz. Aber man muss, finde ich schon, auch wenn solche Konzerne wirklich auch sehr mächtig sind und es da auch Probleme gibt und man da was gegen tun muss, man muss trotzdem unterscheiden, es ist nicht Google, was im Zweifel mit einem Auto vorfährt und jemanden verhaftet und ins Gefängnis bringt. Das ist der Staat. Und wir haben Fälle schon gehabt in den letzten Jahren, wo Leute tatsächlich körperlich in Gewahrsam genommen worden sind für mehrere Wochen, weil sie bei der Datensammelei auf irgendeine Liste geraten sind, aufgrund ihrer Merkmale. Im Normalfall ist das die Religion, also muslimisch, das Geschlecht, männlich und das Alter, also unter 30. Und dann kam irgendjemand auf den Verdacht, der hat irgendwas Böses vor und auf einmal sitzt der Typ im Knast. Für ein paar Wochen jedenfalls. Und das ist eine Geschichte, die kann nicht von Google durchgeführt werden. Also was ich damit sagen will, der Staat hat wirklich sehr, sehr weitreichende Kompetenzen, uns dann auch konkret im Alltag zu schaden. Im Fall eines Irrtums in jedem denkbaren Fall. Und deswegen finde ich, muss man das nochmal mit ganz anderen Augen betrachten, was da passiert. Sagt Julie C., Autorin des Buches Angriff auf die Freiheit. Das hat sie zusammen mit Ilya Trojanow geschrieben, darüber, warum es ein Problem ist, wenn der Staat die Daten seiner Bürger sammelt.